kleine und dicke Steine durcheinander purzeln. Klicker, klacker, klicks, ticker, tacker, ticks, nuppe, duppe, depper, dann, dulla, dalla, dolla, jan, pucke, packe, picks. Besonderen Konzert. Erkennt ihr die Stimmen? Wau, wau, wau, wau, wumm. Meck, meck, meck, meck, brumm. Gack, gack, gack, gack, kikriki. Ruffe, schnuffe, i-a-i. Sire, sure, summ. Das Scherenlied. Merkt ihr, dass die Scheren immer größer werden? Sille, sulle, sapp. Zille, zulle, zapp. Schnippe, schnuppe, schnappdiwupp. Feise, fose, falle, rupp. Baule, daule, dapp. Das fuhr und fuhr, aber eines Tages bitter, patter, paus, knitter, knatter, knaus, buffter, buffter, buffter rum, wuppter, wuppter, wuppter, dumm.